dem Herrn, der uns gemacht hat, vor dem Herrn, vor dem Herrn, der uns gemacht, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schaden. Thank you. Whoa!